Mose aber hütete bei Jethro, seinem Schwiegervater, dem Priester der Midianiter, die Schafe. Als er nun einst die Schafe bis jenseits der Steppe trieb, gelangte er zum Berge Gottes, dem Horeb. Da erschien ihm der Engel Jahwes in einer Feuerflamme, die aus einem Dornstrauch hervorschlug. Als er aber näher zusah, da brannte der Dornstrauch, ohne dass der Dornstrauch vom Feuer verzehrt wurde. Da dachte Mose, ich will doch hingehen und dieses merkwürdige Schauspiel betrachten, warum der Dornstrauch nicht in Feuer aufgeht. Als nun Jahwe sah, dass er hinging, um es anzusehen, da rief ihm Gott aus dem Dornbusch heraus an, Mose, Mose. Er antwortete, ich höre. Hierauf sprach er, tritt nicht näher herzu. Ziehe deine Sandalen aus, denn die Stätte, auf die du trittst, ist heiliger Boden. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Antlitz, denn er fürchtete sich, auf Gott hinzublicken. Jahwe aber sprach, ich habe die Bedrückung meines Volks, das in Ägypten ist, zur Genüge angesehen und ihr Rufen um Befreiung von seinen Fronwügten gehört, ja ich weiß, wie sehr es leidet. Daher komme ich nun herab, es aus der Gewalt der Ägypter zu erretten und es wegzuführen aus jenem Land in ein treffliches und weit ausgedehntes Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, in die Wohnsitze der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter. Und nun ist der Hilferuf der Israeliten zu mir gedrungen, und ich habe wohl gesehen, wie sehr die Ägypter sie quälen. So lass dich nun von mir zum Pharao senden und führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten hinweg. Mose aber sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Israeliten aus Ägypten wegführen könnte? Da sprach er, ich bin ja mit dir. Und dies soll für dich das Wahrzeichen sein, dass ich dich sende, wenn du das Volk aus Ägypten wegführst, werdet ihr Gott auf diesem Berge verehren. Und Mose sprach zu Gott, wenn ich nun aber zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen antworten? Da erwiderte Gott Mose, der ich bin, dann sprach er, so sollst du den Israeliten sagen, der ich bin hat mich zu euch gesandt. Hierauf sprach Gott weiter zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt, dies ist mein Name auf Ewigzeiten und dies meine Benennung auf Geschlecht und Geschlecht. Geh hin, rufe die Vornehmsten der Israeliten zusammen und sage ihnen, Jahwe, der Gott eurer Väter, ist mir erschienen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, und hat zugesagt, ich will Rücksicht nehmen auf euch und auf das, was euch widerfahren ist in Ägypten, und ich habe beschlossen, ich will euch aus der Bedrückung in Ägypten befreien und in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter führen, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und sie werden auf dich hören, dann sollst du mit den Vornehmsten der Israeliten zum Könige von Ägypten gehen, und ihr sollt zu ihm sprechen, Jahwe, der Gott der Hebräer, ist uns begegnet, lass uns daher 3 Tage eisenweit in die Steppe ziehen, um Jahwe, unserem Gott, Opfer zu bringen. Aber ich weiß, dass der König von Ägypten euch nicht gestatten wird, wegzuziehen, wenn nicht durch Zwang. Dann will ich meine Hand ausrecken und die Ägypter mit allen meinen Wundertaten, die ich an ihnen verrichten werde, heimsuchen, hernach werden sie euch ziehen lassen. Auch werde ich diesem Volke bei den Ägyptern Ansehen verschaffen, damit, wenn ihr wegzieht, ihr nicht mit leeren Händen wegzieht. Sondern jedes Weib soll von ihrer Nachbarin und Hausgenossin verlangen, dass sie ihr silberne und goldene Geräte und Kleider leihe, die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern anlegen und sollt so die Ägypter um ihr Eigentum bringen.